تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد. Also, bevor wir beginnen, Bismillah ta'ala, sage ich, wir haben heute, inshallah ta'ala, wir machen einen Vortrag mit unserem Buch, was wir begonnen haben, von Sheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Hamd. Also, wir sind voriges Mal, wie ihr wisst, also für die Brüder, die sich nicht erinnern können, das Buch ist über die Eigenschaften der Träger der Aqidah Ahli Sunnah wal Jama'ah. Die Eigenschaften dieser Leute. Wer sind diese Leute? Wenn jemand sagt, ich bin Ahli Sunnah wal Jama'ah, dann sagen wir, Ahli Sunnah wal Jama'ah hat, die Männer von Ahli Sunnah wal Jama'ah haben ihre Eigenschaften. Die haben diese Eigenschaft und diese Eigenschaft und diese Eigenschaft. Der erste Ziel, warum wir diese Sachen lernen, ist, dass wir es an uns selber, dass wir sie also in Praxis einsetzen, diese Sachen. Und die zweite Sache ist, dass wir es von den anderen Mu'minin, bismillahi ta'ala, dass wir es den anderen Mu'minin auch beibringen. Wie ihr wisst, Schart für Talibul Ilm, also es sind zwei Sachen in der Nähe, die man haben muss, bevor man das islamische Wissen sucht. Zwei Sachen muss man haben in seiner Nähe. Das ist für Allah tabaraka wa ta'ala, ist das, darüber rede ich nicht. Das ist sowieso. Die Nähe ist Schart für alle Taten. Für alle Taten, die du machst. Wenn sie nicht für Allah tabaraka wa ta'ala sind, die Tat nützt gar nichts. Aber wenn man Talibul Ilm sucht, also wenn man das islamische Wissen sucht, muss man zwei Sachen in seiner Nähe haben. Das erste ist, dass du den Jahl von dir weggibst, dass du das Unwissen von dir weggibst. Und die zweite Sache, dass du das Unwissen von den anderen Muslimen weggibst. Diese zwei Sachen muss in deiner Nähe sein. Wenn du nur lernst, um das Wissen, dass du es selber hast, die anderen interessiert nicht, das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Weil man darf das, was man gelernt hat, oder das, was man weiß, egal um was es sich handelt, man darf es nicht verstecken. Man darf es nicht verstecken. Zum Beispiel, du bist zum Beispiel ein guter Koch, und du siehst, der Typ macht einen Blödsinn. Er wird das Essen kaputt machen. Und du stehst auf der anderen Seite und sagst kein Wort. Du machst mit. Du bist ein Mittäter, Mitverbrecher. Du siehst, dass er Probleme macht und du willst ihm nicht helfen. Du willst sagen, das geht nicht, mach das nicht so. Genauso im Islam. Aber wie ist es dann im Islam? Du hast die Scharia gelernt, du hast Koran gelernt, du hast Sunna gelernt, du hast Aqidah gelernt, Fiqh, Alhamdulillah. Und du siehst, die Leute machen tagtäglich das, was Allah tabarakatala verboten hat, und machen Sachen, die Allah überhaupt nicht, also Sachen, die Allah tabarakatala den Menschen nicht verpflichtet hat zu machen. Neue Sachen im Islam. Und die sind, was? Bida. Aber was ist Bida? Gerade habe ich es gesagt. وَكُلَّ بِدَاتٍ ضَلَالَ Irregang. Jede neue Sache, über die Allah und sein Prophet nichts gesagt haben, ist Irregang. Du siehst, dass er das macht und du machst nichts. Deswegen muss man diese zwei Sachen haben. Wir haben circa 20 Punkte erwähnt von den Sachen, die wir, also 20 Eigenschaften verschiedene. Heute, auch das letzte Mal, haben wir gesagt,